Geschichte Sindbads des Seefahrers. Zu Zeiten des barmherzigen und großen Kalifen Harun al-Raschid lebten in Bagdad zwei Männer. Der eine hieß Sindbad der Seemann und der andere Sindbad der Lastträger. Sindbad der Lastträger war ein sehr armer Mann und hatte eine große Familie und einen kleinen Verdienst. Sindbad der Seemann hingegen war ein äußerst angesehener und weiser Kaufmann, der einen so ausgebreiteten Handel trieb, dass er am Ende gar nicht mehr wusste, wo er das viele gewonnene Gold und Silber und die mancherlei Waren aufbewahren sollte. Er kaufte Sklaven und Sklavinnen und besaß einen Palast, der einem Sultan zur Wohnung hätte dienen können. Die Wände waren mit den reizendsten Malereien und Zieraten bedeckt und sie glänzten von Gold und Edelsteinen. Alle Zimmer wurden mit Ambra und mit Aloe vermischtem Rosenwasser besprengt, köstliche Räucherwerke vermengten sich mit dem Dufte der Blumen, welche in den ans Haus grenzenden Gärten wuchsen, die alles enthielten, was sich das Herz nur wünschen kann. Viele Sklaven erfüllten jeden Wunsch und immerzu erscholl Gesang und Musik von Zimbeln, Harfen und anderen Instrumenten. Während der Seemann dies alles besaß, war der andere ein armer Teufel, der um Lohn den Leuten ihre Lasten dahin und dorthin trug. Eines Tages führte ihn die Lastenarbeit an dem Haus Sindbad des Seefahrers vorüber, und da der Träger sehr ermüdet war, legte er seinen Pack nieder, um ein wenig zu ruhen. Vor dem Hause war sauber gekehrt und bespritzt, der Ort war kühl, angenehm und die guten Düfte erquickten das Herz und verscheuchten die Müdigkeit. Wie er nun so dasaß und den süßen Duft einatmete und sich abkühlte und ausruhte, hörte er aus dem Inneren des Hauses muntere Vogelstimmen von Tauben und Nachtigallen, Töne der Laute und Harfe und entzückenden Gesang von Mädchen. Er sah in das Haus und erblickte viele Diener und Sklaven und die feinsten Speisen und allerlei Gewürz, wie man es gewöhnlich nur bei Königen und Sultanen findet. Da hob er sein Auge zum Himmel empor und sagte: »O Schöpfer, Erhalter, allmächtiger Gott! Verzeihe mir meine Sünden, ich kehre von allen meinen Beirrungen zu dir zurück. O Herr, niemand ist unter den Sterblichen, der etwas einwenden könnte gegen das, was du tust. Niemand darf sich fragen, warum du so handelst und nicht anders. Du weißt alle Geheimnisse und deine Macht kennt keine Grenze. Sei gelobt und gepriesen, O Herr, wie groß und erhaben ist deine Herrschaft. Du verteilst Armut und Reichtum, Glück und Unglück, wie es dir gefällt. Wie groß, O Herr, wie erhaben ist deine Macht. Du hast diese Diener und diese Jungen und den Herrn dieses Ortes glücklich gemacht. Sie leben Tag und Nacht in jeglicher Lust und Freude. Dein Befehl wird an allen deinen Geschöpfen vollzogen, die einen führen ein ruhiges Leben, die anderen, wie ich, ein mühevolles und von allen Freuden beraubtes.« Ein sehr hübscher, reich gekleideter Junge von feinem, schönem Ansehen kam aus dem Haus und ergriff ihn an der Hand und sagte: »Mein Gebieter, der Eigentümer dieses Hauses, schickt mich zu dir, er will dich sprechen.« Zuerst sträubte sich der Träger, aber er fand keinen Grund, sich zu weigern. Er legte seine Last in die Vorhalle des Hauses zum Pförtner und folgte dem Jungen ins Haus, das sehr geräumig und solid gebaut war, bis sie in einen großen Saal kamen. An seinen vier Seiten waren Erhöhungen mit kostbaren Divanen angebracht. In der Mitte sprang ein Springbrunnen, die Fenster gingen auf einen schönen Garten, ein erfrischender Zephyr führte den Duft der Blumen, den Gesang der Vögel und das Murmeln der Bäche durch die Fenster zu den Ohren der ehrwürdigen Versammlung, welche in weitem Kreise um den Hausherrn herumsaß. Dieser nahm den Ehrenplatz auf einer Erhöhung ein und war ein ehrwürdiger Greis. Der Lastträger grüßte und küßte die Erde vor den Gästen und dem Hausherrn und dachte: Nur im Paradiese gibt es einen solchen Ort. Dann blieb er wie ein wohlgebildeter, anständiger Mann ruhig stehen. Alle erwiderten seinen Gruß und hießen ihn willkommen. Der Hausherr aber empfing ihn noch besonders, lud ihn ein, sich neben ihm niederzulassen und fragte ihn, wie er heiße, wo er her sei und was für ein Geschäft er treibe. Der Lastträger antwortete ihm: »Wisse, mein Herr, ich heiße Sindbad, der Landmann oder Lastträger, denn meine Beschäftigung besteht darin, den Leuten um Lohn ihre Lasten zu tragen. Dies ist mein einziges Geschäft, das mich ernährt. Ich bin ein sehr armer Mann und weiß nichts anderes zu treiben, um mich vor dem Hungertod zu schützen.« Der Hausherr sagte zu ihm: »Sei nochmals willkommen, wisse, auch ich heiße Sindbad wie du. Ich bin Sindbad, der Seemann. Ich heiße dich daher als meinen Bruder willkommen.« Er ließ ihm dann kostbare Speisen vorsetzen. Dieser war sehr hungrig und aß, bis er satt war, worauf dann die Sklaven den Tisch wegtrugen. Der Hausherr hieß ihn dann nochmals willkommen und versicherte ihn, dass ihm seine Gesellschaft sehr angenehm sei. Dann fuhr er fort: »Bitte wiederhole die Worte, die ich dich vorhin sprechen hörte, da ich zufällig am Fenster stand.« Bei diesen Worten senkte Sindbad, der sich schämte, voll Verlegenheit das Haupt und sagte: »Bei Gott, Herr, nimm mir diese Worte nicht übel. Die große Müdigkeit und die Qual der Armut führt oft den Menschen zu törichten und unanständigen Reden.« »Glaube ja nicht«, erwiderte der Hausherr, »dass ich dir darum zürne. Du Du bist mein Bruder und ich will dir alles erzählen, was mir widerfahren ist, ehe ich zu diesem Hause und zu einer solchen Gesellschaft gelangte, denn erst nach schweren Verlusten, großen Mühseligkeiten und unendlichen Qualen habe ich solchen Wohlstand erreicht. Was musste ich nicht in früherer Zeit leiden? Ich machte 7 Reisen und jede bildet eine wunderbare Erzählung, die mit Gold geschrieben werden sollte, um jedermann zum Beispiel zu dienen. Mein Vater, der ein sehr reicher Kaufmann war, starb, als ich noch ein kleiner Junge war und hinterließ mir ein ungeheures Vermögen an liegenden Gütern, Geld und kostbaren Waren. Ich ließ mir wohl sein und verbrachte meine Zeit mit guten Speisen, Getränken und Gesellschaften, die ich meinen guten Freunden gab und glaubte, das würde mir von Nutzen sein oder ewig so fortgehen. Jahrelang hatte ich so gelebt, bis ich zur Vernunft zurückkehrte und aus meinem Leichtsinn erwachte, da fand ich mein Vermögen geschwunden und meine Lage verändert. Ich war ganz betäubt und zerknirscht, als all mein Geld dahin war und ich sah, dass ich dem Schicksal nicht entfliehen konnte. Als Kind hörte ich oft von meinem Vater den Spruch des Herrn Suleiman, Friede sei mit ihm. 3 Dinge sind 3 anderen vorzuziehen, der Sterbetag dem Geburtstag, ein toter Löwe einem lebendigen Hund und ein Grab dem schönsten Palast. Dann ging ich mit mir zu Rate, was ich tun sollte. Nach einiger Überlegung verkaufte ich, was ich an Kleidungsstücken, Gerätschaften und liegenden Gütern noch besaß. Ungefähr 3000 Dirham war der Erlös davon und es trieb mich nun zu reisen, fremde Länder und Städte zu sehen und ich gedachte der Verse eines Dichters. Eine hohe Stufe wird nach dem Maße der Anstrengungen erreicht. Wer hochsteigen will, muss manche Nacht durchmachen. Wer Perlen wünscht, muss in die Tiefe des Meeres tauchen, dann erst kann er Ansehen und Reichtum erwerben. Wer aber Hoheit und Ansehen wünscht, ohne mit Kraft danach zu streben, der verliert sein Leben in unerfüllbaren Wünschen.